ikke Menschen, alle Menschen raus. Ich bin gegen Menschen, alle Menschen raus, alle Menschen raus. Ich glaub mir, wird schlecht. Ich kriege das Gürtel, das Kotzen und Brecht. Ich bin gegen Menschen. Ich bin gegen dich. Ich bin gegen Menschen. Ich bin gegen dich.